es bei jedem Spiel um Stolz, Respekt und Ehre. Aber wir sind hier drin gelandet. Wo jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist. Was? Background.